Ansage 8. Achtung Autofahrer auf der Autobahn A81 Richtung Stuttgart. Zwischen den Ausfahrten Herrenberg und Sindelfingen liegen Kartons auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie langsam und warnen Sie andere Verkehrsteilnehmer. Ich wiederhole, Kartons auf der Fahrbahn zwischen...